In der Nacht, da kommen acht kleine Kätzchen auf dich zu. Und im Nu bist du erwacht, schrickst auf aus deinem Traum. Du bist erwacht, erwacht aus deinem Traum. Die Nacht deckt dich zu in einem dunklen Raum. Es ist vorbei, er ist tot, sitzt nicht mehr mit in unserem Boot, das untergeht. Ich möchte was Neues bringen, will nicht mehr tote Lieder singen, will spielen, tanzen mit all euch Leuten, bis die Morgenglocken läuten. Mein Herz schreit nach deinem Leben und sagt, gib Acht auf jeden Fall. Fall nicht um, bleib stehen und schau dich nach dem Weg um, den du gehst, weil du blind niemals den Sinn des Lebens verstehst. Acht Tage lang liegst du wach in deinem Bett, doch die bösen Träume gehen, obwohl du willst, nicht weg. Du liegst in deinem Bett, deine unsichtbare Gestalt betritt den Raum und fesselt dich an deine Schlafstätte. Gerade warst du eingeschlafen, was bist du dann doch erwacht? Du bist erwacht, erwacht aus deinem Traum. Die Nacht deckt dich zu in einem dunklen Raum. Ach, kleine Katzen putzeln über dich, unter dich, um dich herum. Ich möchte schlafen, einfach nur schlafen. Ich kann nicht schlafen. Deinem Bett schneidet dir die fremde Gestalt Worte in deinen Leib, deine ganze Haut voller zusammenhangloser Worte. Geh mit den Katzen, sonst werden sie dich kratzen und schieben und dir sagen, dass sieben von ihnen böse sind und nur eine von den acht auf deiner Seite ist. Findest du die richtige heraus, dann bist du frei, dann bist du frei. Du möchtest gern erwachen aus deinem Albtraum. Doch was soll man machen? Die Wahrheit verbreitet sich in deinem Raum. Die Wahrheit der Unendlichkeit lässt dich nicht allein. Und niemals wirst du die richtige Entscheidung treffen können. Niemals wirst du die sieben Katzen erkennen und deshalb weiter in Richtung deiner Selbstzerstörung rennen. Du bist allein. Allein und in der Nacht, in der die acht Katzen gekommen waren, hast du erkannt, dass es deine eigenen Fehler waren. Du hast sie versucht zu verwahren und dann wolltest du sie verbannen und hast es nicht geschafft, du hast es nicht geschafft.